Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Der Moderator der Radiosendung Top Ideen diskutiert mit Annette Finke und Michael Schönberg über ein einmaliges Projekt, das Spitalradio. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendung Top Ideen. Auch heute wieder mit einem sehr interessanten Thema, Spitalradio. Bei mir im Studio Annette Finke und Michael Schönberg, Mitarbeiter des Radios Spitalfunk, das die Patienten eines Spitals in Oberndorf unterhält. Frau Finke, ich beginne mit Ihnen, weil Sie auf den Gedanken gekommen sind, das Spitalradio zu gründen. Ist dieser Sender wie jeder andere? Natürlich nicht, sonst bräuchten wir ihn nicht. Radiosender gibt's eine Menge. Der Spitalfunk sollte den Aufenthalt der Patienten im Spital angenehmer machen. Ich wünschte mir, dass die Patienten ihre Schmerzen vergessen können, wenn auch nur für kurze Zeit. Und ich kann ganz stolz sagen, dass uns das in vielen Fällen gelungen ist. Herr Schönberg, Sie waren auch von Anfang an von diesem Projekt begeistert und haben sich bereit erklärt, mitzumachen. Wie tragen Sie zum gemeinsamen Ziel bei? Die Sendung lenkt die Patienten ab. Sie sind froh und vergessen für den Moment ihren Schmerz oder die Untersuchungen, die sie noch vor sich haben. Und ich kann direkt Musikwünsche erfüllen. Das heißt, die Patienten können anrufen und ein ganz bestimmtes Lied bestellen. Michael, hier vergisst du aber etwas Wichtiges. Deine gute Laune in der Sendung spielt eine enorme Rolle. Die kommt bei den Patienten an. Na, das wünsche ich mir zumindest, aber ich kann das selbst nicht so gut einschätzen. Musik hat sowieso einen positiven Einfluss auf die Menschen. Und das gilt natürlich auch für die Kranken. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass die gewünschten Musikstücke auch mit schönen Erinnerungen verbunden sind. Ja, genau. Die positiven Gefühle, die dabei geweckt werden, sorgen für gute Laune und Optimismus. Besteht das Programm nur aus Musik? Ganz und gar nicht. Aha. Frau Finke, können Sie uns erzählen, was es noch gibt? Neben Musik bieten wir auch Spiele, sozusagen kleine Rätsel, Informationssendungen, live moderierte Sendungen und Nachrichten. Aber bei uns gibt's nur positive Nachrichten. Über Katastrophen, traurige Ereignisse und Politik wird bei uns nicht berichtet. Und noch etwas. Was bei uns keinen Platz hat, sind Werbespots. Quotendruck kennen wir deshalb nicht. Das klingt gut, Herr Schönberg. Aber man fragt sich, wie Sie in diesem Fall das Projekt finanzieren. Denn jeder weiß ja, dass für psychologische Hilfe weder von einer Krankenkasse noch aus privaten Töpfen Geld fließt. Das Thema Werbungen war sozusagen ein Reibungspunkt. Annette und ich waren da ganz unterschiedlicher Meinung. Ich fand, dass Reklame in so einem Sender keinen Platz haben sollte. Und warum das? Man braucht ja keine Fantasie, um herauszufinden, was für Firmen Interesse hätten, unser Programm für Werbung zu nutzen. Die Zielgruppe ist in unserem Fall einfach zu definieren. Wir würden all diejenigen Unternehmen anlocken, die Produkte und Alltagshilfen für Kranke und Behinderte verkaufen. Und gerade das halte ich für unethisch, dass man Geld mit der Not anderer Menschen macht. Tja, in meinen Augen ist das eine Ausnutzung der Kranken. Sowas würde unserem Ziel, nämlich etwas für das Wohl der Kranken zu tun, widersprechen. Und ich hätte kein ruhiges Gewissen. Andererseits werden auf diese Weise die Patienten über nützliche Produkte informiert, die ihnen den Alltag erleichtern. Insofern sehe ich da keinen Widerspruch zu Ihrem Ziel. Es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, sich zu informieren, dass ich Ihre Meinung nicht teilen kann. Und wie war Ihr Standpunkt, Frau Finke? In den Werbungen sah ich eine bedeutende Einnahmequelle, auf die ich nicht verzichten wollte. Michaels Bedenken konnte ich zwar nachvollziehen, ich wollte aber auf gar keinen Fall riskieren, dass das Projekt nicht zustande kommt. Außerdem sehe ich keinen Unterschied darin, ob sich die Werbung an die eine oder an die andere Gruppe wendet. Und wie konnten Sie Frau Finke überreden? Indem das Finanzierungsproblem gelöst wurde. Der Sender wird über Spenden finanziert, ausschließlich. Das hat bis jetzt geklappt. Und bei dieser Gelegenheit wollen wir allen unseren Unterstützern für ihre Hilfe, sei es in Form von ehrenamtlicher Arbeit oder von Geld, noch einmal herzlich danken. Nun aber noch eine andere Frage. Wer kann beim Spitalfunk mitmachen? Das würde vielleicht unsere Hörer interessieren. Jeder, der Lust hat, vor dem Mikrofon zu stehen. Schüler, Studenten, Erwachsene, Omas, Opas, alle. Alle sind willkommen. Hauptsache, sie möchten ihre Freizeit für andere Menschen opfern. Unsere Mitarbeiter arbeiten alle ehrenamtlich. Ein großer Teil von ihnen verbringt die ganze Freizeit hier, anstatt ins Sportstudio oder ins Gasthaus zu gehen. Herr Schönberg, Sie sind Profimoderator und eine Sendung zu machen stellt für Sie keine besondere Schwierigkeit dar. Wie ist es aber mit den anderen Helfern, die keine Medienerfahrung haben? Es spielt gar keine Rolle, ob man Profi ist oder nicht. Bei unseren Sendungen geht es um den Inhalt, nicht um die Form. Also ob man richtig und deutlich spricht, ist nicht das Allerwichtigste. Fehler darf jeder machen. Einmal die Woche gibt es sogar eine Sendung mit unseren Radiopannen. Diese Sammlung mit unseren Versprechern gehört zu den lustigsten Sendungen überhaupt. Toll. Ihnen scheinen ja die Ideen nicht auszugehen. Brauchen Sie außer Mitarbeitern noch etwas? Zu den tollen Ideen möchte ich sagen, dass sie von unseren Mitarbeitern und oft von den Patienten stammen. Deshalb sind sie ja so gut. Ja, genau. Ideen und Pläne haben wir eine Menge. Wir würden zum Beispiel gern expandieren, um auch in anderen Spitälern senden zu können. Dafür müssen wir uns aber neue Geräte anschaffen. Und Radiotechnik ist recht teuer. Mal sehen, ob wir das schaffen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Hören Sie nun den Text noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendung Top Ideen. Auch heute wieder mit einem sehr interessanten Thema Spitalradio. Bei mir im Studio Annette Finke und Michael Schönberg, Mitarbeiter des Radios Spitalfunk, das die Patienten eines Spitals in Oberndorf unterhält. Frau Finke, ich beginne mit Ihnen, weil Sie auf den Gedanken gekommen sind, das Spitalradio zu gründen. Ist dieser Sender wie jeder andere? Natürlich nicht, sonst bräuchten wir ihn nicht. Radiosender gibt's eine Menge. Der Spitalfunk sollte den Aufenthalt der Patienten im Spital angenehmer machen. Ich wünschte mir, dass die Patienten ihre Schmerzen vergessen können, wenn auch nur für kurze Zeit. Und ich kann ganz stolz sagen, dass uns das in vielen Fällen gelungen ist. Herr Schönberg, Sie waren auch von Anfang an von diesem Projekt begeistert und haben sich bereit erklärt, mitzumachen. Wie tragen Sie zum gemeinsamen Ziel bei? Die Sendung lenkt die Patienten ab. Sie sind froh und vergessen für den Moment ihren Schmerz oder die Untersuchungen, die sie noch vor sich haben. Und ich kann direkt Musikwünsche erfüllen. Das heißt, die Patienten können anrufen und ein ganz bestimmtes Lied bestellen. Michael, hier vergisst du aber etwas Wichtiges. Deine gute Laune in der Sendung spielt eine enorme Rolle. Die kommt bei den Patienten an. Na, das wünsche ich mir zumindest. Aber ich kann das selbst nicht so gut einschätzen. Musik hat sowieso einen positiven Einfluss auf die Menschen. Und das gilt natürlich auch für die Kranken. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass die gewünschten Musikstücke auch mit schönen Erinnerungen verbunden sind. Ja, genau. Die positiven Gefühle, die dabei geweckt werden, sorgen für gute Laune und Optimismus. Besteht das Programm nur aus Musik? Ganz und gar nicht. Aha. Frau Finke, können Sie uns erzählen, was es noch gibt? Neben Musik bieten wir auch Spiele, sozusagen kleine Rätsel, Informationssendungen, live moderierte Sendungen und Nachrichten. Aber bei uns gibt's nur positive Nachrichten. Über Katastrophen, traurige Ereignisse und Politik wird bei uns nicht berichtet. Und noch etwas.